Sie ist der Profi. Hey, Pia Wildfellner, Diätologin. Er ist der Realist. Hallo, Thomas, Sternzeichen, Jungfrau. Zusammen sind sie die Kostverfechter, der Podcast. Ernährung, Essen, Essen, Ernährung. Die beiden bringen es auf den Punkt. Fernab von Mythen und Empfehlungen. Kritisch hinterfragend und dabei im Leben. Enjoying food in daily life und sonst nichts. Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des Podcasts Kostverächter. Unser Podcast. Mit? Das sagt doch jeder Phil. Pia. Und Thomas. Jawohl. Ja, freut uns, dass ihr es wieder eingeschalten habt oder uns streamt oder wie oder auch immer. Oder downgeloadet. Ja, ja, immer in der Zukunft. Yeah, danke für eure Unterstützung. Ja, wir starten rein. Was haben wir heute für Thema, Pia? Heute kommen wir zu einem ganz interessanten Thema, was oft einfach in der Gesellschaft nicht wirklich Berücksichtigung findet, aber über was jeder so gerne in einem ziemlich beschwipsten Zustand gerne mal redet. Es geht sozusagen um unsere Hinterlassenschaften. Das ist ein sehr spannendes und interessantes Thema, besonders für mich, weil im Grunde, das ist so meine halbe Arbeit. Mhm. Was reinkommt, muss auch wieder raus. Ja, in irgendeiner Form schon. Und es geht eben um die unverdauten Nahrungsmittel, also dem großen Geschäft, dem widmen wir uns heute. Also jeder, der was jetzt irgendwie sich auf eine Thematik über Urin gespitzt hat, leider. Darum geht es diesmal nicht. Hard Facts. Voll. Für mich wird das ziemlich hart. Mhm. Du weißt das. Manche, ziemlich viele Leute in meinem Umfeld wissen das auch, dass ich gewisse Wörter nicht so gut sagen kann. Ein Wort davon ist Stuhl. Ich bin jetzt viel über den medizinischen Ausdruck Fezes. Fäkalien, Fezes, das macht mir zum Beispiel überhaupt nichts aus. Ja, das muss man halt dann auch dazu sagen. Ja. Das weiß nicht jeder, dass der Fezes überhaupt nicht der Stuhl ist. Ja, eher mit meinen Kolleginnen rede ich da viel lieber darüber, weil da kann man das halt so sagen. Im Fachbereich natürlich verwendet man dann den korrekten Begriff, ist doch klar. Ja, voll. Und ich meine, in Österreich sagt man das Wort Stuhl halt einfach auch nie. Ja. So wirklich, weil in Deutschland, ja, okay, aber ich meine, wir sind in Österreich, wir sagen Sessel. Das passt schon ganz gut. Mhm. Und ich bin ja ehrlich gesagt ganz froh, dass das bei uns da so ist. Aber kommt der Stuhl, das Wort vom Sessel? Weiß man, ich glaube, es kommt vom Leibstuhl. Leibstuhl. Du, rück mir mal den Stuhl zurecht. Bekommt eine neue Dimension, dieses Sprichwort. Ja. Aber Thomas, wie geht's dir heute? Wie geht's dir psychisch? Psychisch on top, wie immer. Und jetzt die absolut wichtigste Frage. Wie geht es meinem Stuhl? Ja, wie geht es dir physisch? Wie geht es deinem Verdauungstrakt? Ich könnte mich nicht beschweren. Nein. Es ist ein bisschen ein komisches Thema. Wir reden ja normalerweise nie drüber. Ich meine, ich rede ziemlich viel über meine Verdauung. That's my fact. Darüber rede ich halt sehr gern, oder? Also kommt schon das ein oder andere Mal täglich. So ist es auch nicht. Nicht? Also ich muss ja gestehen, mir ist ziemlich schlecht. Ja. Das vergisst. Naja, wir waren ja vor kurzem da in diesem türkischen Supermarkt in der Rudolfstraße und haben da so ein Zeug gekauft. Ich glaube, wir hatten das Kassennummer. Halava oder so. Es ist so eine Sesampaste mit Pistazien drinnen und wenn man das so rausschneidet, ich habe mir ja zuerst gedacht, wie wir das gekauft haben, okay, das ist so ähnlich wie türkischer Honig, gell? Mhm. Aber wenn man das ausschneidet, das behält überhaupt nicht die Form, das bröckelt. Ja, und das schaut im Grunde so aus wie zerbrochenes Make-up, also so Puder. Okay. Und das ist aber volle Hütte süß. Es ist volle Hütte süß. Und das führt uns eigentlich gleich drüber, weil da ist halt viel Sesam drinnen. Mhm. Nüsse etc. haben ja recht viel Ballaststoffe. Mhm. Und um genau das geht es ja bei dem bekannten S-Punkt-Wort. Ah, okay. Das heißt, der Fezes wird zum Großteil aus den Ballaststoffen geformt. Ja, also Stuhl, S-Punkt, der Stuhl. Wir werden das schaffen für in der Sendung. Eigentlich ist die Sendung eher mehr Therapie für mich, Worttherapie. Du bist mein Logopäde. Dann leg los. Sag ja. Das S-Wort. Der Stuhl. Sehr gut. Geil? Ich entwickle mich. Und weiter. Ist das Endprodukt einfach der Verdauung. Also ja. Alles, was nicht verdaut werden kann. Und er besteht eben aus Dingen von der Nahrung, angefangen über Zellulose, Hemicellulose, Lignin, Oligofructose etc. Also alles, was wir durch unsere Verdauungssäfte nicht zerteilen, aufspalten und aufnehmen können. Aber eben auch dann aus sehr viel Verdauungssäfte. Wie zum Beispiel Gallensäuren oder auch Dünndarmschleimen etc. Also voll viel Schleim, aber eben auch Darmschleimhautzellen. Also weil der Darm ist der erneuert sich ja immer wieder selbst. Ja, es ist eigentlich wie unsere Haut, wo wir auch Schuppen abwerfen, ist das natürlich genau das Innere, weil der Darm eigentlich, die Innenfläche vom Darm, gehört eigentlich zum äußeren Teil unseres Körpers dazu. Das habe ich voll geil gefunden, wie ich das in der Ausbildung so mental verstanden habe, dass das eigentlich das Äußere ist. Ja, ist das dann mit dem ganzen Verdauungstrakt so? Also das eigentlich heißt, die vom Mund, ja, kehrt auch zu außen. Das ist eigentlich alles außen. Naja, im Endeffekt haben wir nicht ein sehr kompliziertes Loch durch unseren Körper. Ja, ein gescheites Loch, ein Never-Ending-Loch sozusagen, wo irgendwo gibt es ja schon ein Ende. Aber zu dem größten Teil besteht eigentlich unser Fezes, der Stuhl aus Bakterien, also wirklich zur Hälfte. Deswegen, ich glaube, wenn man lang genug zuschaut, sieht man, wie sich das alles so wegbewegt. Besonders, wenn man das Licht einschaltet, so wie mit den Motten. Man kann so auch nicht machen und das, den Fezes fachgerecht entzeugen. Aha. Bin mir das so der Fan davon, ich schaue dem Ganzen nicht so gern zu. Okay, weil es gibt ja da die zwei verschiedenen Typen von Menschen, oder? Welche, die sich total intensiv damit beschäftigen? Total intensiv nicht. Ein kurzer Blick genügt meist, um festzustellen, dass das alles in Ordnung ist. Ich muss noch jetzt nicht tagelang auf dem Fensterbank liegen haben. Stell dir mal vor, du hast so einen kleinen Stuhlbegleiter mit dir, an so einem Marmeladenglas und einen Halsbunten. Voll. Mr. Henke, der Weihnachtscode. Ja, genau. Ja, für manche ist das aber bestimmt, kann das auch eine gewisse Form der Lust empfinden, wenn man sich da intensiver damit beschäftigt. Da war man wieder bei einer etwas anderen Thematik, aber ja, vielleicht. Stichwort Klinik-Sex. Das Wort habe ich überhaupt nicht gekannt. Ja, was Recherche alles bringt. Ja, Klinik-Sex. Also so, dass wie heißt das? Doktorspielchen. Ja, diese Doktorspielchen, diese Krankenschwestern-Outfits gibt. Ja, okay, kennt man, sieht man überall. Aber dass das einen eigenen Begriff Klinik-Sex hat, habe ich nicht gewusst. Naja, der Gebrauch von etwaigen Frauenarztgeräten zu pornografischen Sachen, ich glaube, das gibt es schon länger. Ja, es hat ja irgendeine Form der Unterwürfigkeit dann einfach bringt er mit sich. Ja, cool ist das auch, dass ja eben der Fezes, der Stuhl, kann eben verschiedene Farben haben und da kann man eben total direkt auf das Essverhalten der Personen schließen. Das finde ich. Und man kann dann das Klinik-Sex-Outfit dazu anpassen. Ja, genau. Immer passend in meiner Stuhlfarbe. Ja, da gibt es quasi einen ganzen Regenbogen voller Stühle. Voller Schattierungen. Ich habe da doch vor kurzem eigentlich diesen Birometer geschickt. Hast du da den mal angeschaut? Ja, den könnte man eigentlich dafür gut anwenden. Ja. Die verschiedenen Farben vom Bier, das war ja so eine Farbpalette wie beim Malermeister, so zum Ausfächern, so für die Toilette, war das schon irgendwie interessant. Ja, es gibt ja so Stuhlcharts, also ich habe das einmal in der Ausbildung gekriegt. Jeder kriegt das. Ich glaube, jeder, der eine medizinische Ausbildung hat, der wird einmal diese scheiß Bristol-Stuhlskala einfach kommt da mal dran. Was sind das denn so? 15 drauf ungefähr? Es sind sieben Chapters, also sieben Unterteilungen. Und da hast halt den Strich und dann den Hasenkot und genau, den Bleistiftstuhl. Ja, genau. Also da gibt es total viel verschiedene. Und ich glaube, manche Patienten von mir sind halt auch wirklich enttäuscht, weil ich die Sascha Walicek Hast du das schon mal gesehen? Der hat ja da immer damit gearbeitet und jeder hat sich da immer einteilen müssen, wo der Stuhl von ihm liegt. Nein, das habe ich nie mitgekriegt. Verwendet, hast du das jemals dann in der weiterführenden Tätigkeit von dir verwendet? Nein, das Einzige, was mir als Grundsatz hängen geblieben ist, war Blut am Stuhl ist besser als Blut im Stuhl. Das weil stimmt. Blut am Stuhl von Hämorrhoiden oder äußeren Verletzungen zeigt und im Stuhl hast du innere Blutungen. Ja. Und ja, das andere ist, glaube ich, im Falle des Falles sowieso einen Arzt zu konsultieren. Ja, so weil, genau, wenn Abklärung. Weil ich hätte da kurz einmal da so kleine Beispiele vorlesen. Wo sind wir denn da? Da? Da. Ich habe selber was zusammengeschrieben. Das ist ein Hammer. Da haben wir das ist so eklig eigentlich. Teerstuhl, Blutstuhl, Gärungsstuhl, Fäulnisstuhl, Fettstuhl, Reiswasserstuhl, Himbeergelee-artiger Stuhl, ätrig-jauchiger Stuhl, yeah! Und Kindspech. Und zu einer anderen Stuhlart kommen wir dann nachher noch. Aber bei dem Gärungsstuhl ist der eigentlich auch voll cool. Das ist, wenn es zu viel Kohlenhydrate ist. Das kann dann der Dünndarm nicht mehr aufnehmen und die Kohlenhydrate wandern halt weiter in den Dickdarm, wo sie durch die Dickdarmbakterien verstoffwechselt werden. Und das führt halt dann zu massiver Gärung. Ja. Also es ist Gärung, ja. Verdauung halt. Was im Grunde ja Bakterien bauen, Kohlenhydrate ab, ist Gärung. Ja, der geht schon ab. Ja, und das ist dann der besonders stinkende Stuhl. Gärungsstuhl. Der Gärungsstuhl. Ich glaube, das ist der wo du glaubst, dass du mit so einem Easy Swipe aufgetwirbelt hast, wo halt voll viel Sauerstoff drinnen ist. Kennst du den? Wo du halt voll das riesige Volumen hast. Obwohl, ich bin ja da der Kohlenhydratverfechter von uns beiden. Mhm. Du bist ja mehr so auf der fettigen Seite unterwegs. Bin ich ja gefährdet für den Fettstuhl. Ah, heute fahren wir, glaube ich, Sachen übereinander, die wir nie wissen wollten. Geht's dir auch so gut damit wie mir? Ich glaube nicht. Na, aber nur mal um auf das andere zurückzukommen, eben umso mehr Fleisch man in der Nahrung sozusagen hat, umso mehr Fleisch man isst, umso dunkler wird er. Das ist ja, glaube ich, wegen dem Hämoglobin, was ja drinnen vorkommt im Fleisch. Im roten Fleisch und das wird auch abgebaut. Und das ja. Und man sagt ja so eben die Menge, das ist ja immer das. Wenn man fragt eben, kann sie einen normalen Toilettengang oder so, fragt man oft und dann fragt man sich halt auch, ja, was ist denn jetzt normal oder so. Und ich habe da mal gehört, ich glaube, es ist ein Gerücht, aber dass man das so in kleinen Kätzchen misst. Wieso? Vom Volumen. Wie ein Kätzchen. Ja, oder ne, es ist wahrscheinlich nicht der Blödsinn. Aber ich habe das wirklich einmal gehört. Kann man das nicht auch in kleinen Meerschweinchenbabys messen? Nein, die sind zu klein. Ja, vielleicht ist das die Kindermaßeinheit. Ja, vielleicht gibt es für Kinder die Meerkätzchen oder Meerschweinchen und dann für die Erwachsenen die neugeborenen Kätzchen, weil das ziemlich schön als Volumensmaßeinheit sich eignet. Ja, aber Kätzchen sind ja immer unterschiedlich groß. Ja, aber nicht so sonderlich. Warum stellt man sich nicht in Butterbackeln vor? Die haben immer dieselbe Größe. Oder in Joghurtbecher. Weil die Kätzchen einfach süß sind. Ja, die Kätzchen sind wirklich süß. Ja, zwischen 3 und 3 haben wir mal gelernt in der Ausbildung. Zwischen 3 und 3 also drei Kätzchen. Ja, genau, zwischen 3 und 3 Kätzchen. Nein, zwischen 3-mal am Tag und 3-mal in der Woche ist alles in Ordnung. Ah, okay. Aber ich denke mir halt auch, ehrlich gesagt, man muss sich selber wohlfühlen. Das ist halt auch das. Weil ich meine, wenn wir jetzt 5-mal am Tag aufs Klo geht und das normal ist, kein Durchfall ist und einem geht es gut damit, weil, ehrlich gesagt, du weißt, die isst wahnsinnig viel Ballaststoffe. Naja, aber wenn ich jetzt auf Reisen dadurch behindert werde, dann kann man ja, schon mal überlegen. Ja, vorher, wenn ich durchfahre, dann ist ja was anderes. Aber zum Beispiel, bei mir ist das jetzt manchmal so, ich esse ja wirklich viel Ballaststoffe. Und wie ist das so bei dir? Ja, also, ja, ich denke dann manchmal, heute war ich schon 3-mal groß auf dem Klo, jetzt darf ich nicht nur mal gehen. Ja, weil du so medizinisch geschult bist, das tut weh. Ja, ich habe da voll Angst davor. Und dann denke ich mir, ist das nicht normal? Ich esse zu viel Ballaststoffe. Ja. Was? Wahrscheinlich. Ja. Was dann die vielen Ballaststoffe deinen Körper nur an? Ja, ich meine, es ist ja ein Ballast. Weißt? Ballast, der dich erleichtert. In irgendeiner Form dann natürlich schon mehrmals täglich. Nein, aber eigentlich eben mit diesem, wenn man so viel geht, das andere ist natürlich, wenn man zwängt, weil gerade diese Ballaststoffe sind ja Nahrung für unsere Darmbakterien. Wir füttern die ja damit und das ist ja notwendig, dass die eine Nahrungsgrundlage haben. Und wenn ich jetzt wenig Ballaststoffe esse, also das heißt, wenn ich mich sehr meistens mit sehr viel tierischen Lebensmitteln ja, oder Weißmehl und sehr stark verarbeiteten Nahrungsmitteln, wo sehr wenig Nahrungsfasern sind. Klassische mit einem Red Bull, dann ja, gerät wahrscheinlich die Darmflora ins Wanken. Ja, eine Info-Red Bull hat keine Ballaststoffe. Ja, genau. Ja, und da ist in Österreich haben wir das große Problem, dass eigentlich die Mengen von den Ballaststoffen, das sind so circa 30 Gramm pro Tag, aber ich meine, kann man sowieso jetzt nicht tagtäglich perfekt abwiegen oder so. Aber in Österreich, ja, aber in Österreich sind es so rund 22 Gramm. Also wir, so Männer und Frauen jetzt im Durchschnitt. Sind wir eigentlich konstant unterernährt. Ja, nur von Ballaststoffen. Zucker und Fett sind wir ja gut dabei. Ja, aber eben, weil was man nicht beobachten kann, ist, wenn die Ballaststoffdichte von den Lebensmitteln niedrig ist, das heißt, wir nehmen sehr wenig Ballaststoffe zu uns, ist die Energiemenge, die wir uns durch das Essen zu nehmen, eigentlich relativ hoch. Und das ist ja gerade das, was die Industrieländer eigentlich mit sich bringen, wo Probleme entstehen. Weil wir durch zu viel Energie ablagern und es schaut dann noch zu viel Bauch aus. Ja, die Energiereserve Bierbauch für harte Zeiten. Nein, aber ich mein, wenn man zu wenig Ballaststoffe isst, dann kann man natürlich halt auch bringt das halt auch gewisse Probleme mit sich, wie du eben angesprochen hast, mit wenn man zu schwer ist, wenn man zu viel an Nahrungsenergie mit sich führt, ist halt, dass das kardiovaskuläre Risiko, also das Herz- und Gefäßerkrankungsrisiko damit sich einfach erhöht, weil natürlich auch die Blutfettwerte dadurch ansteigen, weil Ballaststoffe binden im Darm nämlich Gallensaft. Und Gallensaft, also ist das größte Endprodukt vom Cholesterin. Das, was wir selber produzieren oder das, was wir durch die Nahrung aufnehmen. Es bindet es und wir scheiden es aus. Wenn wir jetzt zu wenig Ballaststoffe zu uns nehmen, dann bleibt die Konzentration im Körper an Blutfetten, am Cholesterin deutlich höher. Und genau das werden wir mal beim Typ-2-Diabetes, was einfach auch nur eine Form der Überernährung ist, weil einfach unsere Nahrungsenergie zu viel ist, weil wir zu wenig Ballaststoffe haben. Das lässt sich schön abtransportieren quasi aus dem Körper, wenn wir genug Ballaststoffe. Ja, weil wenn man eben, was hat viel Ballaststoffe? Erzähl mir mehr. Du weißt es doch schon, oder? Nein, sag es mir. Du kennst doch meine Leidenschaft. Gemüse. Nein, ja schau eigentlich, es ist nicht Gemüse und es ist nicht Fleisch, es ist irgendwo in der Mitte und das sind die, es ist nicht die Hausübung, aber es hat genau dasselbe Kürzel. Vor kurzem habe ich nämlich eine ältere Dame gefragt draußen, wie ich am Laptop einen Artikel geschrieben habe, wo ich wieder meine Hausübung mache. Das hat mich sehr in meiner Jugendlichkeit bestärkt. Du meinst die Hülsenfrüchte? Ja, genau, die Hülsenfrüchte. Oh. Die haben extrem viel Ballaststoffe. Oder Obst, Gemüse, Vollkornprodukte. Merkt man auch, wenn man ein Vollkornbrot isst, dass man da ein bisschen mehr davon hat oder schneller satt ist als von 5 oder 6 Einmal. Ja, man kaut ja auch viel intensiver. Man braucht viel länger, um das Ganze einzuspeicheln und zu schlucken. Oh, einspeicheln. Ich finde ja, einspeicheln ist ein sehr erotisches Wort. Ja. Also mir gefällt das. Also generell bei mir jetzt sind irgendwer oft, also Leitung einspeicheln ja nie, oder? Oder hörst nicht, du das nicht? Aber man kann sich dann, wenn das wer sagt, kann man sich vielleicht denken, oh, der hat wahrscheinlich einspeicheln. Das ist vielleicht. Etwas ein freudscher Versprecher eigentlich. Ja, total. Das ist eben das schon. Ballaststoffe führen zu einer Appetitkontrolle, weil wir dadurch länger satt sind, schneller satt sind, intensiver kauen. Und dadurch werden unser Essen hat zwar viel Volumen, weil eben gerade diese Produkte, die viel Ballaststoffe haben, auch sehr wasserhaltig sind, gerade Obst und Gemüse. Das heißt, wir haben ein größeres Volumen. Und gleichzeitig brauchen wir aber auch länger, dass wir das essen. Und in der Zeit nehmen wir zwar weniger Nahrungsenergie zu uns, aber unser Appetit wird dadurch einfach verstärkt kontrollierter, weil wir Ballaststoffe vermehrt in unseren Alltag mit reinbringen. Dann versuchen wir das mit vielen tollen Rezepten, die wir aus ihr verlinkt finden jetzt auf meiner Seite? Auf der Seite, ja. Auf meiner Seite findet man wirklich tatsächlich viel Hülsenfrüchtgerichte. Es ist ein bisschen verloren gegangen, gell? Das ist das Hülsenfrüchtthema. Du bleibst am Treiben. Stimmt, du kannst das nicht mehr hören, oder? Nein, ich finde es okay. Aber hast du früher auch schon Bohnen und so gegessen? Ja, schon. Oder erst seitdem ich dich so besudert damit? Nein, schon früher. Der Bohnensalat? Nein, vor allem die serbische Bohnensuppe war ein Klassiker, die was ich mir gern gemacht habe. Die ist der Dose? Ja, natürlich. Ah, du Feinspitz. Ich weiß nicht mehr, welcher Hersteller das war. Warum isst die jetzt nicht mehr? Ich glaube, da war Fleisch dran und jetzt mittlerweile ernähre ich mich vegetarisch. Dadurch hast du deine Ballaststoffdichte extrem erhöht in deiner Ernährung. Ich habe da so ein Gerücht gehört, ja. Ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, aber ich habe gehört, dass die Vegetarier anscheinend im Durchschnitt ein größeres Stuhlvolumen haben als die Fleischesser. Das hast du vorher gerade gelesen. Ist das wahr? Ja, sicher. Eben durch dieses Ganze, weil man, wenn es kein Fleisch isst, dann muss, ich meine, es gibt schon die trotzdem Weißmehl essen und Butter und Sömmen und helle Nudeln und wenig Obst und wenig Gemüse. Ich meine, die Vegetarier gibt es auch, aber tendenziell ist es ja so, du isst, wenn du jetzt fleischlos isst, kannst du prinzipiell leichter mehr Ballaststoffe zu dir nehmen, weil du natürlich mehr pflanzliche Produkte essen solltest. Weiß ich nicht, ob das jeder so macht. Aber ja, finde ich schon. Also es gibt ja, ich habe das auch mal mitgekriegt, dass wir ja so wenig Ballaststoffe zu uns nehmen. Wenn man jetzt uns aber andere Länder anschaut, die halt so mehr im Süden ausgelagert sind, wo gerade eben Vollkorn und Gemüse und Hülsenfrüchte eigentlich überwiegend herangezogen werden, die nehmen fast 110, 120 Gramm Ballaststoffe am Tag zu sich, was dann auch wieder negativ ist. Mhm. Weil viele Mineralstoffe werden halt einfach auch gebunden. Ja, man kann zum Beispiel die Eisenaufnahme wird auch verringert, wenn ich zu viele Ballaststoffe jetzt zu mir nehme. Also es geht natürlich da. Ja, die binden das, ja. Zwängungshülsensteppen. Genau, und da geht es einfach wieder darum, dass man sagt, okay, das muss jetzt nicht immer Vollkorn sein und das müssen jetzt nicht immer die übertrieben riesigen Hülsenfrüchtportionen sein, weil ich meine, dann immer ein bisschen was. Ja, genau. Es geht einfach wirklich darum, dass wo man es einbauen kann, da baut man es ein und dann schaut man, wie es einem geht damit. Wenn die Bohnen in der Gemüsemayonnaise drinnen sind, dann ist es in Ordnung. Da sind eh Erbsen drinnen in der. Ja. Aber jetzt hast du schon abgegessen, oder? Ein bisschen. Ja? Ja, ist eh gut. Ich habe auch ein paar Mal jetzt einen Teelöffel davon gegessen, muss ich da ganz ehrlich gestehen, so schnabuliert, wenn es im Kühlschrank gestanden ist. Ich habe es bemerkt. Ich hab immer die Grube, die drinnen war, im Tegel, habe ich dann wieder nachgebildet. Und du hast es trotzdem bemerkt. Ich habe mir immer nur ein ganz kleines Teelöffel. Also ich habe es dir eh schon erzählt. Und vorher hast du es aber nicht bemerkt, oder? Nein, so genau schon immer den Füllstand nicht an. Nein, so tragisch ist es nicht gewesen. Vor allem. So. Also, ich schaue ganz komisch. Heute passt es nämlich richtig gut. Wir kommen zum Klugschiss der Woche. Also, ich tue ja ganz selten Klugscheiß. Normalerweise probiere ich immer alle anderen Leute reden zu lassen. Also, wir haben, glaube ich, diese Spezialform, oder? Also, das war ein ganz besonderer Moment für mich. Das war wirklich, wo ich mir echt gedacht habe, Gott sei Dank habe ich Diätologie studiert, weil ohne dieses Wissen hätte ich nicht sterben können. Wirklich nicht. Bitte, Es war so eine PowerPoint-Präsentation. Ich, letzte Reihe, ganz hinten, in meinem Eck, ganz versteckt, halb dösend und auf einmal war das Bild da. Der akolische Stuhl. Und das war für mich das. Das war so, wie damals, wie der Simba sein Königreich kennengelernt hat. Das war für mich so eine ganz neue Offenbarung, was der menschliche Körper leisten oder eben nicht leisten kann. Wie heißt der? Acholischer? Acholischer Stuhl. Acholischer Stuhl. Und er heißt eben auch der weiße Stuhl. Na. Ja. Und natürlich wollte ich das dann gleich jedem sagen. Und Acholisch habe ich mir damals nicht gemerkt. Und jetzt habe ich weißen Stuhl gegoogelt. Und natürlich, ja, da kommt man auf bekannte Seiten von Möbelhäusern, die sehr viele weiße Stühle anbieten. Aber den acholischen Stuhl habe ich damals nicht mehr gefunden. Schreibt man denn mit K oder CH? CH. Ich buchstabiere das, weil dann kann sich denn jeder mal anschauen. A-C-H-O-L-I-S-C-H-E-R. Alkoholischer Stuhl. Fezes. Ja, genau. Alkoholischer Fezes. Das ist wirklich ein weißer Stuhl, weil nämlich diese bräunlichen Strukturen unseres großen Geschäfts entstehen eigentlich durch den Abbau. Genau. Durch sehr gut, Herr Grillberger. Die erste Definition, die ich gefunden habe zu dem Thema, ist nämlich, dass es dazu kommt, wenn der Gallengang verschlossen wird. Entweder durch Gallensteine oder Tumore. Aber dann habe ich immer gedacht, das macht ja überhaupt keinen Sinn, weil Gallenflüssigkeit hat diese Farbe nicht und irgendwie hat das für mich nicht passt. Deswegen habe ich weiter recherchiert. Und es stimmt tatsächlich, weil nämlich das Bilirubin, das ist ein Abbauprodukt vom Hemmanteil, vom roten Blutfarbstoff Hämoglobin, weil irgendwas muss ja den Stuhl so rot, bräunlich, röstig, wie Rost einfärben. Und das macht eigentlich das Bilirubin, also der Abbaustoff unserer roten Blutkörperchen. Das, was vom Hämoglobin, was vom Hämoglobin überbleibt, ist das Das ist der Hemmanteil. Das Hemm, das ist halt eine Substanz, ein Stoff in unserem Körper und die Abbausubstanz heißt Bilirubin. Und okay, das Bilirubin, von Hämoglobin zu Bilirubin. Genau. Und dieses Bilirubin wird über den Gallengang, nämlich in unseren Darm geleitet, weil es gibt ja eben so einen enterohepatischen Kreislauf, aber dazu will ich jetzt gar nicht zu viel sagen. Und wenn es jetzt eben zu diesem Verschluss kommt, kann das Bilirubin nicht mehr in den Darm abgegeben werden und es kommt nicht mehr zu dieser typischen Einfärbung. Das ist fast so wie damals, wie Jesus den Nil rot gefärbt hat. Das findet dann nicht statt. Dann hat man einfach die ganz normale Färbung von der Donau. So schaut der alkoholische Stuhl dann aus. So. Und wenn Jesus kommt und den einfärbt, so, dann ist der Gallengang offen. Jetzt kenne ich mich nicht mehr aus. Wirklich nicht? Schon, oder? Aber der Vergleich, ich weiß nicht, ist komisch. Hängt ein bisschen. Was, Jesus mit Stuhl zueinander zu bringen? Ah, Jesus hat eine Verdauung. Ja, sicher. Eine Heilige. Ja, das heißt, der Stuhl bleibt dann so weiß wie dickweiß oder hat der Chance eine... Es ist meistens so ein bisschen gelblich-grünlich. Aber hast du noch nicht gesehen. Leider nicht. Aber sobald irgendwo die Meldung rumgeht, wir haben hier einen alkoholischen Stuhl, dann stehe ich auf der Treppe. Und dann werde ich mich damit fotografieren. Und dann kann ich zufrieden sterben. Wirklich. Also, vielleicht solltest du selber was zulegen, damit du es selber produzieren. Es ist eigentlich total furchtbar, wenn du eben einen Tumor hast oder eben Gallensteine, außer es kommt jetzt wirklich zu einer Pankreatitis oder irgendwas, zu einer Bauchspeicher. Ich meine, es ist ja voll furchtbar, wenn der Mensch das vorhat, gerade wenn das durch einen Tumor ist, etc., da ist irgendein Krankheitsgeschehen. Aber natürlich, für mich ist es halt faszinierend, was da entsteht. Wie heißt dieser Trend, wo sich die Leute die Gliedmaßen so überhaupt nehmen? Transamputationsmenschen? Ist das die eigentlich keine Empfindungen zu ihren Extremitäten haben? Nein, das ist nicht, aber so eine Extremform von Bodytuning. Okay. Quasi nicht für den Verdauungstrakt, damit man, vielleicht kann man sich da, ja, da fällt mir nur eine kleine Anekdote dazu ein. Bitte. Ich war letztens auf einer Geburtstagsfeier, wo es solche Sachen ausgestellt haben, so Tabletten mit Glitzer drin, die was man sich dann oral genießt und dann kann man so dann im Fezes dann das Glitzer vor. Also und das sind halt Lebensmittel echt und ja, dann im Körper nichts, aber du hast halt dann Scheine. Hast du eigentlich das genommen? Nein. Weil eben, ja, das habe ich dich ja damals schon gefragt, weil du hast ja Glitzer. Ja, also wirklich. Aber im Stuhl, da bleibt's zentriert. Ja, da habe ich es nicht überall in die Haare. Und du kannst es dann fachgerecht entsorgen. Genau, so ist das. Der Glitzer dort, wo er hingehört. Auf den Stuhl. Also, damit kommen wir eigentlich eh schon wieder zum Ende. Von unseres heutigen Gesprächs. Ja, okay. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Es hat uns sehr gefreut. Und man kann nur sagen, einfach mehr Ballaststoffe essen. Mehr sein Darm und mehr, was hast du gesagt? Mehr abstuhlen. Einfach wirklich seinen Darm fordern, seine Bakterien nähren. Es ist im Grunde wie eine kleine Ameisenform in unserem Körper. für andere Folgen und noch mehr Infos für die Rezepte mit den Hülsenfrüchten und so weiter und so fort, einfach die Facebook-Seite besuchen. Und unsere Facebook-Seite Kostverächter. Kostverächter. Und vielleicht horcht ihr ja in 2 Wochen wieder zu. Da sprechen wir über ein Thema, was in Österreich, sagen wir mal, eine sehr prominente Stelle hat. Es geht um die unnötigste, aber die berauschendste Energiezufuhr. Den Alkohol. Kannst du das mal immer sagen? Der Alkohol. Der Trinkalkohol. Der Trink. Ja, natürlich. Ethanol. In wie er lebt und wirkt. Okay. Merci. Tschüss. Wieder.